1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So. Liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio Freie Themennacht. Heute wieder, wer gerne mit mir sprechen möchte, egal über was, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Es geht los mit der Ria. Und Ria ist 51. Guten Morgen, Ria. Ja, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Um was geht's bei dir, Ria? Es geht hier um meinen Mann, ja? Der sehr krank ist. Es hatte angefangen mit einer Gewichtsabnahme und mit dem Restplex-Leg-Syndrom, was sich jetzt aber erst rausstellte. Was ist das? Das ist so unruhige Beine, unruhige Füße. Ja. Und das war so Mitte der 80er Jahre, Mitte der 90er Jahre wurde festgestellt Diabetes. Hm. Eben zu spät festgestellt. Er hat jetzt also alles, was irgendwie geht, sage ich jetzt mal, kaputt, krank. Hm. Dialysepflichtig, die Organe, Kopf, alles sind Ablagerungen. Ein schwerstkranker Mann. Bitte? Ein schwerstkranker Mann. Ja. Wie alt ist er? 54 geworden. Ja. Denn Zehamputationen und alles da. Und jetzt hatten sie im März festgestellt, dass sein Herz total kaputt ist. Hm. Auf Drängen von uns, dass wir da einen Termin kriegten beim Kardiologen. Hm. Wo uns dann gesagt wurde, also nein, was wollten wir da so ungefähr? Wie? Also wir haben uns hier nur mit Ärzten rumgeschlagen. Wie, was wollten wir da? Ja, na, was haben wir denn davon, ob wir wissen, ob es schlimmer geworden ist oder nicht? Ach so. Hm. Ja, und wo ich dann sagte, naja, es wäre nicht schlecht, mal zu gucken und dass man dann vielleicht medikamentenmäßig irgendwas machen könnte. Hm. Naja, dann kriegen sie eben eine Überweisung. Hm. Ja, dann waren wir dann dorthin und dann wurde festgestellt, also dann wurde er erstmal überwiesen gleich vom Kardiologen nach, also jetzt dann eine Klinik zur Herzkatheteruntersuchung. Hm. Und dort wurde dann gleich festgestellt, dass das ganze Herz kaputt ist. Hm. Es ist nur noch eine Vene, die noch ein bisschen Blut durchlässt, die aber auch schon Ablagerungen hat. Das heißt, dein Mann lebt in Lebensgefahr? Ja. Also sie haben, also 4 Wochen später, er sollte eigentlich sofort operiert werden, Bypässe bekommen. Mhm. Er hatte auch 2 Herzinfarkte schon und so wurde dann festgestellt und was wir aber alles nicht so mitkriegten. Wie geht's ihm denn aktuell heute? Ja, mal besser, mal schlechter. Er kriegt manchmal schlecht Luft, sofern er sich ein bisschen anstrengt. Also die OP wurde durchgeführt? Nein. Nein? Nein, uns wurde von abgeraten, einerseits nicht direkt abgeraten, uns wurde die Wahl gelassen. Also was meinem Mann, ob er was machen lassen möchte oder nicht. Was spricht denn dagegen, das machen zu lassen? Er hatte, letztes Jahr war er am Stück 4 Monate im Krankenhaus, weil sein Hacken so gut wie zersetzt war. Mhm. Und da hat er sich diese MRSA-Erreger dort im Krankenhaus geholt. Und da ja schon Ablagerungen im Gehirn und alles sind, würde es dazu neigen, auch einen Schlaganfall während der Operation zu bekommen. Mhm. Oder dass er eben wochenlang später an Geräte liegen müsste und so. Und das wollte mein Mann dann nicht. Mhm. Und dann sagte der Professor, er kann uns das ja nicht abraten und zuraten. Ist denn dein Mann im Moment bei dir zu Hause? Ja. Ja. Ja. Und du rufst mich an, um mit mir über die Situation deines Mannes zu sprechen? Ja. Ja. Die ja katastrophal ist, wie du sie mir gerade geschildert hast. Er ist ja so schwer krank. Ja. Er liegt immer im Bett? Nein. Nein. Nein. Er soll eigentlich im Rollstuhl sitzen, aber das hält er nicht aus durch diese unruhigen Beine. Mhm. Dann muss er mal ein bisschen laufen und so. Mhm. Und dadurch ist genau unterm Fuß, weil im Fuß ist Knochen und alles geplatzt. Mhm. Und dadurch kommt das an der Seite raus. Und eigentlich, wo es denn so wie so eine Delle ist, ist bei ihm andersrum raus und dann unterm Fuß ist so wie so ein G-Gips, sag ich mal, wie so ein dicker Huckel. Mhm. Aber da muss dein Mann doch auch unter unglaublichen Schmerzen leiden. Ja, er sitzt jetzt auch in der Stube und schreit. Mhm. Ich kann es bald nicht mehr hören. Wie kann es denn überhaupt weitergehen? Es wird nicht weitergehen. Es wird nicht weitergehen. Das heißt, dein Mann wird sterben. Ja. Also wir können jeden Tag mitrechnen, wurde uns gesagt. Mhm. weil er dann abgelehnt hat. Ja. Und er hat gesagt, er möchte wenigstens noch mitkriegen oder die Zeit noch nutzen, dass er die Enkelkinder sieht. Mhm. Und nicht, dass er da vielleicht an Geräte liegt und merkt nicht mal, wenn ich daneben stehe. Mhm. Und solange es in ihm ist, also möchte er das so mitmachen. Ihm ist das ganz klar, wie ernst es ist. Ja. Hast du den Eindruck, dass seine Kräfte auch immer mehr schwinden? Ja, schon lange. Ja, dass er auch keine Lust mehr hat zu leben? Nö, das schon. Also das da schon. Halten ihm die Enkelkinder hoch. Die Enkelkinder, ja. Mhm. Ja, da ist er hin und weg. Und. Aber das kostet ja für dich, Ria, auch ungeheure Kraft, sich nun auch schon so lange damit zu beschäftigen. Ja, ich bin seit 97 am Pflegen. Ich hatte Tante und Onkel hergeholt. Damals, wo es auch stand zur Pflege. Die Tante war blind, sie saß im Rollstuhl, sie war auch schwerstbehindert. Ach so, das heißt, da gibt's schon eine Vorgeschichte, wo du dich auch schon um andere schwerkranke Menschen gekümmert hast. Ja, das war 97. Ja, das ist lange her. Und ja, und der Onkel, der hatte Lungenkrebs. Ich habe sie beide hier bei mir im Haus gepflegt bis zum Tod hin. Woher nimmst du die Kraft für all das? Ja, jetzt allmählich verlässt mich meine Kraft. Hm. Habt ihr Kinder? Ja, drei herrliche Kinder. Drei herrliche Kinder. Natürlich, wenn ihr Enkel habt, habt ihr auch Kinder. Was für eine dumme Frage. Sind die Kinder in der Nähe? Ja. Ja. Naja, alle. Aber sie möchten davon nichts hören. Was heißt das? Jedenfalls zwei davon. Die eine ist da sehr realistisch, aber die anderen beiden wollen lieber damit noch nichts zu tun haben, weil die sind alle Mann sehr vaterbezogen. Hm. Aber Moment mal, dein Mann ist so schwer krank, dass man es gar nicht steigern mehr kann, wie du es gerade geschildert hast. Und da wollen sie nichts mit zu tun haben, zwei der Kinder? Sie können es nicht hören. Sie sind nur am Weinen. Die Jüngste, das war nochmal unser Nesthäkchen, die fängt sofort an zu weinen, wenn sie von dem Thema hört. Hm. Wie alt ist die Jüngste? Sie ist 24, sie hat jetzt gerade das kleine Baby. Und sie möchte auch, dass der Opa noch was von der Kleinen hat. Hm. Ich habe zwei Kinder und die andere Tochter hat auch zwei und der Junge, der ist allein. Hm. Und das Einzige, was mein Mann gesagt hat, wo wir denn da von dem Professor kamen, da sagt er, es ist nur schade, dass ich nicht mehr sehe, wie meine Enkelkinder aufwachsen. Hm. Aber sagt er, ich habe keine Angst vorm Tod. Er hat auch gleich Testament gemacht. Hm. Er hat alles gleich dann auch da auf der Bank und alles geregelt und gemacht. Und im Gegenteil, er tröstet uns noch. Er sagt, vielleicht lebe ich ja noch 10 Jahre. Hm. Ich sage, wäre natürlich super. Und er möchte sich eben nicht quälen müssen, hat er zu mir gesagt. Und wie schätzt du bist ja sehr nah dran. Du kriegst ja nun alle Einzelheiten mit. Ja. Wie schätzt du es denn ein? Wie lange wird er noch leben können ungefähr? Man kann natürlich keine Zeit genau sagen, aber... Das ist schlecht zu sagen. Es kann ja jeden Tag vorbei sein, so wurde uns das ja gesagt. Also du sagst auch, das ist so ernst, dass man schon... Ja, es kann heute sein, es kann morgen sein, es kann in ein paar Wochen sein, wurde uns gesagt. Nicht sofern da kein Tropfen mehr durchgeht, ist vorbei. Also entweder schläft er drüber weg ein oder er wird umfallen. Hast du Angst vor dem, was dann auf dich zukommt? Das eigentlich weniger. Ich habe mich schon immer irgendwie durchgekämpft, aber ich habe Angst vor dem Wie, Wann und Wo. Mhm, verstehe. Und weil ich das ja hier im Haus schon zweimal mitgemacht habe, bloß dieses Mal ist es mein Mann. Mhm. Und wir haben so eine super Ehe, nicht? Unsere Kinder und alles, das ist alles so toll. Ich glaube, das ist die normalste Angst der Welt, Ria. Das hätte jeder von uns. Ja, und darum hatte ich mich dann auch in psychologischer Betreuung gegeben. Mhm. Dann hatte ich dann 3 Sitzungen. Mhm. Und dann hatten wir nochmal 3. Ich musste ja dann 25 Mal hat sie dann aufgeschrieben. Mhm. Beantragen bei der Krankenkasse und es hat auch alles reibungslos geklappt. Ja, und dann wurde in diese Untersuchung da mit dem Herzen und alles anstand. Da war ich nervlich so runter, dass ich nur noch geweint habe. Mhm. Hab dann bei ihr angerufen, hab dann auch gleich einen Termin bekommen. Mhm. Und habe ich ihr dann alles erzählt und dann sagt sie, da kann sie jetzt erstmal so auch nicht helfen. Und ein bisschen müsste man auch aushalten können. Na, tolle Psychologin, ne? So, jetzt traue ich mich überhaupt nicht, ihr überhaupt nochmal anzurufen. Ne, die würde ich auch nicht mehr anrufen. Ja, aber meine freien Sitzungen sind ja da noch. Ach, verstehe. Also ich war jetzt beim Neurologen auch, weil sie erst achten, dass ich Hirntumor hätte. Also, ich will dir mal sagen, dass du einen Gehirntumor hättest? Ja, hatten sie erst gedacht, weil ich so vergesslich bin. Aber ist Gott sei Dank nicht der Fall. Nein, dann hat sie so einen Test mit mir gemacht, so einen Vergesslichkeitstester oder sowas. Da habe ich wohl für mein Alter sehr schlecht abgeschnitten. Und, ich wollte gerade was sagen zu der Psychologin noch. Also da wäre für mich das Vertrauensverhältnis auch erstmal kaputt. Ja, wenn ich in auch. So einer Notsituation so eine Antwort bekomme, selbst wenn sie teilweise irgendwie richtig ist, aber sowas sagt man doch nicht. Einem Menschen, der in einer solchen Not ist, einer begründeten Not, wie du sie gerade geschildert hast, da muss man doch da sein für den Menschen und sich mit dem beschäftigen und zuhören zumindest. Ja, ich würde das so schwarz sehen, sagt sie. Ja, super. Ich sage, ich sehe das realistisch. Mhm. Ich sage, ich will hier nicht bedauert werden oder sonst was. Ich möchte nur geholfen werden. Ich möchte mal wieder lachen können. Mhm. Ich möchte mich nicht wegen jedes bisschen aufregen. Ja, und ich kann dir ja sagen, du hast es mir ja gerade auch zum ersten Mal geschildert. Du hast es in keinster Weise jammerig geschildert. Du hast es sehr sachlich erzählt, sodass ich dann dich fragen musste, wie verkraftest du das? Und dass man nach so einer Geschichte, wenn du deine Tante und deinen Onkel gepflegt hast und jetzt deinen Ehemann, dass man da irgendwann auch alle ist und fast dem Nervenzusammenbruch nahe kommt, kann ich sehr gut verstehen. Ja, und weil man auch so offen mit den Kindern nicht reden kann, weil ich nicht weiß. Ich muss wissen, was möchtet ihr? Ich sag, wenn es wirklich heute passiert, wie der Professor sagte, und ich sag, da muss ich wissen, was möchtet ihr? Mhm. Mit zwei Kindern geht das nicht, darüber zu reden? Mit der Jüngeren nicht? Dem Sohn habe ich nur schon. Also da habe ich gesagt, wein dich einmal richtig aus. Ja. Und dann ist gut, aber wir müssen darüber reden. Finde ich auch. Ich finde auch die Jüngere, die ist ja nur auch kein Kind mehr. Ich finde, das musst du mit denen auch so besprechen. Das kann man nicht verdrängen. Das ist eine ernste Situation und die muss man dann in der Familie auch besprechen. Ja. Ich würde aber gerne, weil mich das ein bisschen ärgert, was du mir von deiner Psychologin da erzählt hast, dich mal von meiner Psychologin beraten lassen, ob man da irgendwie was drehen kann, dass du deine Stunden dann noch irgendwie mit rübernehmen kannst zu jemand anderem. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, dass du noch eine Beratung von uns hier bekommst. Einverstanden? Ja, das wäre sehr schön. Also ich finde auch, dass du das Recht hast, dass du irgendwo auftanken kannst. Ja. Das bräuchte ich jetzt. Ich verstehe die Angst so, dass du sagst, ich weiß ja nicht, wie und wie es dann sein wird. Und das ist mein Mann und wir führen eine tolle Ehe. Ich liebe diesen Mann. Da hat man natürlich wahnsinnige Angst vor den letzten Stunden. Ja. Völlig normal. Das Einzige, wo ich froh und dankbar für bin, sage ich jetzt mal, dass wir noch über alles reden konnten jetzt, dass uns die Zeit ja noch geblieben ist. Mhm. Und ich mich ja selber tröste und sage, er geht nur vor. Mhm. Wir gehen ja alle hinterher. Mhm. Und das ist das, was mich dann eben auch hochhält. Und eben, wie gesagt, die Kinder, aber mich grault es heute schon, wenn die Kleinen kommen und sagen, wo ist der Opi? Mhm. Das ist... Entschuldigung. Ja, das ist natürlich ganz schlimm und ganz hart. Ja. Wie alt sind die Kleinen denn? 0, 2, 3 und 4. Aber da kann man ja vielleicht noch sowas sagen, Opa ist im Himmel und dem geht's gut. Ah, die Große fängt jetzt schon an. Mhm. Als wenn sie schon irgendwas ahnt. Ja, ja. Die kennen das ja gar nicht anders von Krankenhaus zu Krankenhaus. Ja, ja, ja. Wenn man hinkam, dann an der Erde, Schuhe aus, rein bei Opa im Bett. Ja, Opa ist krank und dann versteht man. Ja, ja, das kennen sie ja. Und dann sagt sie schon, als Opi wieder zur Dialyse oder hat Opi morgen frei. Ja, ja. Ja, ja. Ria, du legst bitte auf und wirst von meiner Psychologin, der Sabine, zurückgerufen. Ja, und dann das ist könnt ihr beide mal ein bisschen beraten, was man da vielleicht noch machen kann. Ich wünsche dir und deinem Mann von Herzen alles Gute und viel Kraft für die kommende Zeit. Dankeschön, Dankeschön. Von ganzem Herzen, Ria. Und ich möchte sagen, Ihre Sendung ist sehr schön, nur immer viel zu kurz, leider. Vielen Dank, Ria. Jetzt legst du auf und wir melden uns gleich. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere kostenfreie Nummer für euch und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de und vergesst bitte nicht die Telefonnummer von euch, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. So, wenn ihr ein bisschen was über die Sendung erfahren wollt und Infos und Hintergründe und alles Mögliche und Unmögliche erfahren wollt, dann empfehle ich euch www.nachtlager.de, da könnt ihr mal reinklicken. So, hier ist Heike. Heike ist 41, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Heike, um was geht's bei dir? Ja, eine Beziehungskrise. Mhm. Erzähl mal ein bisschen. Ja, ich bin mit dem Mann 23 Jahre zusammen. Verheiratet? Geschieden mittlerweile. Mhm. Zwei Kinder. Und die letzten 4 Jahre war also mehr oder weniger zusammen, auseinander. Wie lange seid ihr denn nun schon geschieden? Geschieden sind wir... schon lange, mein Sohn ist 1992 geboren, 93, 94. So lange geschieden schon? Ja. Und dann wieder zusammengekommen? Ja. Und dann die letzten Jahre so ein Hin und Her? Ja, ja, wieder so ein Hin und Her. Wie alt sind denn eure Kinder? Meine Tochter ist 21 und mein Sohn ist 19. Das sind eure Kinder? Ja. Mhm. Also schon aus dem Gröbsten raus, kann man sagen. Ja, ja. Ja. Aus dem Pampers raus, trocken. Ja, wohnt die noch bei dir, die Kinder, oder? Nein. Die sind alle weg schon? Ja. Ja. Du sagst hin und her die letzten Jahre, was ist denn euer Problem? Warum macht... Das Problem ist seine Eifersucht. Ja. Und zwar, er schnürft in meine Handys rum, wenn da eine neue Nummer drin ist, löscht er mir die, schnürft in meiner Handtasche rum, schmeißt Zettel weg, hat mir jetzt auch eine 20-jährige Freundschaft kaputt gemacht, mhm, wo ich das Pferd von dem geritten habe. Also eine Freundschaft mit einem Mann, eine platonische Freundschaft, wo nie was gelaufen ist? Nein. Wie was? Du hast das Pferd von dem geritten? Ja, genau. Der hat ein Pferd und da ich gerne reite und früher selber auch ein Pferd hatte, mhm, und ich mir es zurzeit nicht finanziell erlauben kann, hat er gesagt, weißt du was, ich habe die Zeit nicht dafür, weil er auch noch einen Laden hat, mhm, dann kannst du mein Pferd reiten. Mhm. Und diese Freundschaft hat er mir jetzt auch kaputt gemacht. Wann hast du ihn, also deinen Lebensgefährten, will ich mal sagen, das letzte Mal gesehen? Der war gestern Abend noch da. Ach so, und seid ihr im Streit auseinandergegangen, oder? Ja, er fing wieder an zu zickeln an und mit wem ich mich treffe, mit wem ich telefoniere oder telefoniert habe gestern den ganzen Tag und so. Was geht dich das an? Wir sind nicht zusammen. Hm. Wohnt ihr denn zusammen? Nein. Nein? Nein. Wir haben jeder separate Wohnung. Ja. Wie hat er denn diese Freundschaft zu diesem Mann, mit dem du 20 Jahre befreundet bist, wie hat er die denn kaputt gemacht, diese Freundschaft? Indem der in meinem Handy rumgeschnüffelt hat, die Nummer rausgesucht hat und bei dem Mann nachts angerufen hat und hat zu ihm gesagt, wenn du die Finger nicht vor meiner Frau lässt, komme ich bei dir vorbei und vermöbel dich. Aber der muss doch schon, also dein Lebenspartner oder Ex-Lebenspartner, der muss doch schon lange von diesem Mann gewusst haben, wenn du so lange mit dem Mann... Ja, sicher. Er kennt den ja auch. Und er hat auch mit ihm schon gesprochen und alles drum und dran. Mhm. Jetzt frage ich mich, Heike, warum machst du denn so ein Affentheater mit? Ja, das ist ja das Problem, was ich habe. Wenn der weg ist, vermisse ich ihn auf einer Seite. Aber ist er da, da könnte ich dem schon direkt, wenn er das Mund aufmacht, dem am Hals gehen. Das heißt, wenn der da ist, geht der dir immer auf die Nerven. Ja. Da gibt's kaum schöne Momente. Ja. Ist das so? Ja. Es gibt keine schönen Momente? Nee. Wenn also er da nicht. Ist? Nee, das ist, der fängt dann direkt an zu zickeln an. Mit mein Gott, was für eine Geschichte. Das zieht sich dann ja schon so viele Jahre hin, wie du es gerade geschildert hast. Ja. So, jetzt sagst du mir, wenn er weg ist, dann hast du Sehnsucht nach ihm. Ja. Nach was hast du denn Sehnsucht? Wenn ich das wüsste, dann wäre ich wahrscheinlich etwas schlau und dann würde ich wahrscheinlich da einen Riegel vormachen können. Versuch dich zu konzentrieren. Einer Seite ist er ja lieb. Weil ich muss auch sagen, ich habe auch gesundheitliche Einschränkungen. Ja. Da war der immer für mich da, im Krankenhaus und... Wie lange liegt das zurück? Ist jetzt dieses Jahr noch gewesen. Da kommt er dann hin? Ja, ja. Ich habe jetzt eine schwere Kreuzband-OP hinter mir gehabt. Ja. Wo ich fast 6 Wochen liegen musste. Jetzt bei der schweren Zahn-OP, da war der überall dabei und hat auch... Okay, ja, aber wenn der Alltag normal läuft, geht er dir immer auf die Nerven. Ja. Als er dich im Krankenhaus besucht hat, ging er dir nicht auf die Nerven. Nee, ich habe zu Hause gelegen. Okay, aber in dieser Krankensituation ist er dir nicht auf die Nerven gegangen. Teilweise. Auch schon. Ja, aber nicht so mit der Eifersucht. Da ist er mir mit was anderes auf den Denkel so gesagt gegangen, ne? Was denn anders? Ja, mit der Bemutterung. Da ist er wieder mit der Bemutterung. Mhm. Brauchst du was, willst du was essen und dies und jenes. Und das ist ja dann zu viel gewesen. Ja. Ja. Also ich höre im Moment nur schlechte Sachen. Also was heißt schlechte Sachen? Also nervige Sachen von dem Mann. Abgesehen davon, dass er sich um dich gekümmert hat, als du krank warst. Okay. Mhm. Aber die anderen Sachen sind ja nun schwerwiegend. Ja. Du bist eine Frau von 41 Jahren. Du hast erwachsene Kinder. Ja. So, da habe ich die Forderung, die Anforderung an dich, Heike, dass du dich hinsetzt und überlegst, was will ich von diesem Mann? Warum bin ich in Sehnsucht, wenn der weg ist? Und wenn der da ist, dann nervt er mich. Warum bin ich in Sehnsucht? Was will ich von dem? Das musst du beantworten. Habe ich schon versucht, aufs Papier zu bringen. Und, was kam dabei rum? Komm da nicht hinter. Brauchst du diesen kleinen Krieg mit ihm? Eigentlich nicht. Eigentlich will ich meine Ruhe nur haben. Ich war schon am Überlegen, nach meiner Tochter zu ziehen. Nach Meschede. Du meinst, dann würde es besser, wenn du weg wärst? Ja, weiß ich nicht. Wie weit weg wärst du denn dann von ihm? Ich wohne zurzeit in Düsseldorf. Meschede, wie weit ist das von Düsseldorf? Keine Ahnung, da fährt man, glaube ich, 2-2,5 Stunden. Ist eine Weile, genau. Ja, ist eine Weile hin. Vor allem auch, der verfolgt mich ja auch draußen, ne? Der weiß genau, wo ich war an dem Tag. Aber das geht einem doch wahnsinnig auf den Geist. Ja, das habe ich ihm dann gesagt. Nein, entwickelt man denn dann nicht irgendwann sogar einen richtigen Hass auf so einen Menschen? Ja, das haben mir Freunde auch gesagt. Sagt er, du hast doch schon, wenn man dir zuhört beim Reden, einen Hass auf den. Mhm. Die sagen, das wäre eine Hassliebe. Ist das eine Abhängigkeit von dem? Von ihm, ja. Ne? Denke ich mal. Ja, irgendwas Komisches ist, dass du in einer Abhängigkeit zu ihm stehst. Eigentlich nicht. Ich war eigentlich immer selbstständig. Ich habe mein eigenes Geld verdient und ne, er wollte auch damals. Ja, gut, aber nein, ich meine jetzt nicht materiell abhängig. Irgendwie eine seelische Abhängigkeit. Wenn der plötzlich weg wäre, würde das ein Loch in dein Leben reißen oder ist das in der Vorstellung eine Erholung, ein Glück? Ja, beides. Mhm. Beides. Ich sag mal, ist meine erste große Liebe gewesen. Mhm. Also sind da auch viele sentimentale Erinnerungen mit verbunden, von ganz früher? Ja. Denkst du auch oft an ganz früher? Ja. Ja, das ist vielleicht der Fehler. Dass du dich reinsteigerst in irgendeine ferne Vergangenheit, die es nicht mehr gibt. Und diese Person gibt es auch nicht mehr so, wie du ihn vielleicht von sehr frühen Zeiten kennst. Ja, viele haben gesagt, ich soll mich trennen, also. Ja, das sage ich auch zu dir. Ja. Aber du sagst ja, du kannst das nicht. Ja, ich sag mal, ich habe jetzt zu ihm gesagt, wir sind jetzt seit 2 Monaten auseinander. Wir sehen uns zwar zwischendurch, inzwischendurch kommt er dann auch hier hin und fragt, wie es mir geht und so. Aber er versteht das nicht, dass ich diesen Abstand brauche. Ja, dann musst du, das ist aber völlig egal, ob er das versteht. Du musst es einfach anweisen, dass du es möchtest. Ja, dann meint er wieder, hängt jemand anders dazwischen. Das ist dann auch sein Problem. Das ist auch völlig egal. Und wenn jemand dazwischen hinge, wäre es auch egal. Ja, Mensch, Heike. Ich hätte ja einen anderen Mann. Ja, oder? Das ist doch egal. Das wäre doch auch dein gutes Recht. Heike, du musst da klarer auftreten und für dich auch eine klare Linie ziehen. Und da musst du eine Entscheidung treffen. Das ist so ein Hin und Her. Das ist doch Kindergarten, was ihr da macht. Da kommst du nicht weiter und er kommt nicht weiter. Nee. Ihr verbeißt euch immer mehr ineinander und keiner wird glücklich dabei. Nee. Du musst da raus. Du musst raus, raus, raus, raus. Und wenn du das nicht schaffst allein, aus welchen psychischen, seelischen Gründen auch immer, dass du da irgendwie nicht den Weg, dann hol dir Hilfe von außen, wenn du es nicht schaffst. Aber unternimm was, mach. Sollen wir dich nochmal zurückrufen, ein paar Tipps geben, wo du dich beraten lassen könntest? Das wäre sehr nett. Ja, das machen wir gerne, Heike. Dann legst du offen, wir melden uns gleich nochmal. Du musst was machen. Ja, ist klar, dass das so nicht weitergeht. Ich mache mich ja auch kaputt. Ja, eben. Na? Also Heike, wir melden uns gleich nochmal. Ja, gut. Okay. Danke. Alles Gute wünsche ich dir. Jo, tschüss, danke. Heike. Tschüss. So, Freunde, jetzt der Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen ist Themennacht und morgen heißt unser Thema das große Thema Tiere. Ich möchte euch oder möchte mich sehr gerne mit euch über Tiere unterhalten. Habt ihr hat euch schon mal ein Tier krank gemacht? Oder hat euch ein Tier vielleicht sogar schwer verletzt? Oder hat euch ein Tier das Leben gerettet? Oder ist vielleicht ein Tier für euch absolut wichtig, dass ihr unter Umständen ganz einsam lebt oder auch sehr krank seid, aber ein Tier habt, das so das Ein und Alles für euch ist? Oder sind euch Tiere schon mal zur Plage geworden? Hattet ihr vielleicht schon mal das Haus voller Kakerlaken oder voller Wanzen oder irgend sowas? Wie seid ihr damit umgegangen? Thema Tiere morgen. Ich möchte gerne mit euch über Tiere sprechen und bin ganz gespannt darauf, was ihr mir erzählen werdet. Ihr könnt euch wie immer anmelden über die Mailadresse domian@wdr.de, Stichwort Tiere. Und gerne morgen ab 0 Uhr anrufen und natürlich auch während der Sendung. Tiere, was habt ihr so mit Tieren an gravierenden Dingen schon erlebt? An heftigen Sachen erlebt, traurigen Sachen erlebt, schönen Sachen erlebt? Thema Tiere morgen. So, heute aber freie Themennacht und ich freue mich jetzt auf Markus. Der ist 31 und mein nächster Gast hier in der Sendung. Hallo Markus. Hi Domian. Hallo Markus, um was geht's? Es geht um meine Frau. Um deine Frau oder eine? Um meine Frau. Ja. Und zwar, wir sind seit 7 Jahren verheiratet. Ja. Haben drei Kinder. Drei Kinder. Drei Kinder. Hm, wie alt? Und 6, 2 und ein halbes Jahr. Ja. Und ich habe vor 1,5 Jahren ein Verhältnis mit ihrer besten Freundin angefangen. Ach du lieber Himmel. Jawohl. Und das ist vor 3 Wochen aufgeflogen. Ach du lieber Himmel. Ja. Und nu? Und nu hat sie mich erstmal vor die Tür gesetzt. Zu Recht? Zu Recht, ja. Zwei Tage lang, dann haben wir lange miteinander geredet. Und ja, ich habe gesagt, dass mir das unendlich leid tut und dass es für mich nicht mehr vorkommen sollte. Und ja, wir haben jetzt halt gesagt, wir versuchen es nochmal miteinander. War das ein Verhältnis oder eine Liebe? Beides. Also du warst schon auch in die beste Freundin verliebt. Es ging ich nicht. War schon, nein, ich war schon verliebt. Es ging nicht nur um Sex. Nein, ich habe immer gesagt, dass ich meine Frau definitiv aus tiefstem Herzen liebe, aber trotzdem habe ich für diese Frau was empfunden. Mhm. Und die beiden Frauen waren allerbeste Freundinnen. Genau. Ah, wie mies ist das denn von der Frau, dass dir das dass es deiner Frau antut? Aber wie mies ist es auch von dir, dass es deiner Frau antut? Genau, wollte ich gerade sagen. Es war ja auch von mir. Ja, von beiden. Ja. So, wie ist es aufgeflogen? Aufgeflogen ist, dass meine Frau, ich weiß nicht warum, irgendwie einen Riecher hatte und mich irgendwann knallhart so an die Wand gestellt hat, gesagt, hör, ich fühle das, du hast irgendwie, da läuft was mit einer anderen und kannst mir nichts erzählen, da ist irgendwas. Ich weiß nicht, ob sie irgendwas gemerkt, gesehen. Aber sie hatte nur ein Gefühl, dass da mit einer anderen was läuft, nicht mit der besten Freundin. Nein. Das habt ihr perfekt überspielt. Richtig. Und wie ist es dann rausgekommen, dass es die beste Freundin ist? Ja, ich konnte dann irgendwann nicht mehr und habe dann gesagt, ja, ist so und ist auch deine beste Freundin. Und ja, dann war für sie natürlich erstmal, brach mein Welt zusammen. Ja, furchtbar. Ja. Furchtbar? Ja. Wie lange sind die Frauen schon befreundet? Seit 2 Jahren. Ja, noch relativ frisch. Richtig. Aber trotzdem die beste Freundin. War die beste Freundin, ja. Wie ist der Kontakt zwischen den beiden Frauen jetzt im Moment? Im Moment besteht gar keiner, aber ich weiß, dass sie, meine Frau Interesse am Kontakt hat. Mhm. Also die würde sich gerne aussprechen wollen, oder was? Ja, also sie haben sich ausgesprochen. Ach so. Und warum will deine Frau dann noch Kontakt mit der? Weil sie mit ihr jetzt ihre Fantasien ausleben möchte. Wie bitte? Was? Deine Frau will jetzt mit der Freundin ihre Fantasien ausnehmen? Ja, ganz, ganz kurz. Jetzt kommt die lesbische Nummer, oder was? Genau. Angefangen hat die Sache, dass die zwei schon früher was miteinander haben wollten. Und dann habe ich gesagt, ich kann das so nicht. Entweder machen wir das zu dritt oder gar nicht. Mhm. So, und dann sind wir auch mal zu dritt in der Kiste gelandet. Warst du schon mal heiß gemacht. Du kanntest sie schon in intimer Situation. Genau, und dann ist halt nach 5 Minuten abgebrochen worden, weil halt gesagt worden ist, geht so nicht, können wir so nicht machen. Wer hat das gesagt? Die Freundin meiner Frau. Ah ja. Und dann ist abgebrochen worden und dann war nichts mehr. Und meine Frau hat aber, ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass irgendwas bei den zwei da knistert ist. Und hat sie sich aber nie eingestanden, bis vor einer Woche hat sie gesagt, ja, mit Verena, da ist was. Und dann haben die sich an einem Montag vor einer Woche oder so getroffen. Nun mal, da war ja schon klar, dass du mit der besten Freundin was hattest. Richtig. Und dann sagt deine Frau, mit der besten Freundin ist was und die trifft sich mit. Was ist denn das für ein komisches? Ich hatte schon lange das Gefühl, dass da irgendwas ist. Dass es da knistert und dass sie Lust aufeinander haben. Dieses Gefühl hatte ich schon länger. Aber sie haben es halt nicht gemacht. Sie haben das nicht gemacht, was ich mit der besten Freundin dann halt gemacht habe. Ne? Machen sie es denn jetzt? Ja. Weißt du es oder glaubst du es? Ich weiß es. Hat deine Frau dir gesagt? Ja. Ja. Was ist das eigentlich noch zwischen euch beiden? Wie würdest du das denn bezeichnen? Zwischen deiner Frau und dir ist. Im Moment ganz schwierig. Glaube ich. Also wir sagen auf jeden Fall, also sie sagt mir auch, dass sie mich liebt. Sie zeigt mir auch jetzt, dass sie mich liebt, was sie vorher nicht mehr gemacht hat. Was auch dann der Grund war, weshalb ich fremdgegangen bin. Für mich hört sich jetzt scheiße an, aber für mich war es so. Ich habe keine Zärtlichkeiten, keine Wärme, nichts mehr bekommen. Über 2-3 Jahre hinweg. Ach so, das heißt Unzufriedenheit in der Ehe. Ja. Und daraufhin ist dann die Affäre entstanden und jetzt ist halt... Kann das sein, dass seine Frau jetzt quasi das Gleiche tut wie du, um die einen auszuwischen? Ich weiß nicht. Also sie sagt nicht, dass sie mir einen auswischen möchte. Also sie sagt, dass sie dieses Interesse an Frauen schon länger hat. Aber warum denn gerade mit der Frau, die Freundschaft missbraucht hat? Sie fasziniert die Frau fasziniert sie auch. Also sie verspürt da was und... Kannst du das verstehen? Ich... Also abgesehen davon, dass du auf die Frau scharf warst, aber ich meine, eigentlich ist man doch dann tief verletzt und sauer. Ja, aber sie hätte auch verletzt und sauer auf mich sein müssen, ist sie aber auch nicht. Wir haben, einen Tag später haben wir auch miteinander geschlafen und sie ist, klar, hey, das sitzt tief, wenn jetzt eine Kleinigkeit irgendwie ist oder wenn bei mir eine SMS ankommt oder so und dann heißt direkt, ja, das ist sie bestimmt und... So, jetzt könnte man ja sagen... ist eine sehr unkonventionelle Situation, eine merkwürdige Situation. Ja. Was spricht jetzt gegen einen Dreier? Gegen eine Dreierbeziehung? Das kann sie nicht. Ach, das kann, deine Frau? Genau. Sie könnte es nicht verkraften, wenn ich mit dieser anderen Frau schlafen würde. Auch wenn sie dabei ist? Auch wenn sie dabei ist, könnte sie nicht. Ich habe das auch gesagt. Ich sage, wenn du das möchtest, lass es uns so machen, wie es damals gewesen ist. Lass es uns zu dritt machen, dann kannst du mit ihr... Und ich kann dabei sein und ihr macht es nicht hinter verschlossenen Türen. Genau. Und, Und alle sind froh. Aber das geht nicht. Könnte sie nicht. So, und wie soll es jetzt erstmal der Auffassung deiner Frau nach weitergehen? Ja, sie sagt, dass sie das unbedingt möchte. Und sie sagt, ich soll sie ziehen lassen. Ich soll sie ziehen lassen und sie würde dann, wenn sie es ausprobiert hätte, würde sie zurückkommen. Oder sie wird halt merken, dass da mehr ist und bleib weg, genau. Ich meine, nach dem, was du ihr angetan hast, bleibt ja gar nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, mach. Du hast ja gar keine moralische Aussagekraft mehr. Nein, prinzipiell nicht. Also ich dürfte ihr es theoretisch nicht verbieten, aber ich komme mit der Situation nicht klar. Ich komme nicht klar, dass ich weiß, dass die zwei sich treffen und ich sitze zu Hause und dann laufe ich amok, dann laufe ich auf und ab. Und aber wenn die so sagt, lass mich ziehen, klingt das für mich schon sehr ernst. Sie sagt dann zwar dazu, wenn das nichts, ich komme wieder zurück oder vielleicht komme ich zurück, aber dieses Wort, ich lass mich ziehen, lässt mich schon ein bisschen zusammenzucken. Ja. Kann es sein, dass diese Ehe einfach auch erschöpft ist? Ich weiß es nicht. Na, offensichtlich ja schon, wenn sie geht ja ein großes Risiko ein. Du bist ein großes Risiko eingegangen. Ja. Jetzt geht sie ein großes Risiko ein. Und sagt, lass mich ziehen, ich will das erstmal ausleben und ausprobieren. Und wenn ich mich in die Frau verliebe und das wird mehr, dann bist du weg. Ja, ich hab ja auch den Vorschlag gemacht, wir trennen uns für eine bestimmte Zeit und jeder lebt sein Leben. Dann lebe ich mein Leben und mache, was ich möchte und du lebst dein Leben und machst auch, was du möchtest. Finde ich einen passablen Vorschlag, abgesehen davon, dass es natürlich schwierig ist, mit den Kindern das zu koordinieren. Richtig. Wie hat sie auf diesen Vorschlag reagiert? Sie hat gesagt, sie könnte das nicht. Wenn ich jetzt da mein Leben leben würde, würde auch wieder andere Frauen haben. Ja, das ist ja nur Quatsch. Also das ist ja nun absoluter Unsinn. Sie nimmt sich das jetzt raus und du sollst es dann dir nicht rausnehmen. Richtig, aber dann kriege ich zu hören, ja, hast du das 1,5 Jahre lang genommen. Ja, hat sie natürlich auch recht. Ja. Hat sie auch recht. Das ist so eine Zwickmühle, wo man jetzt dazwischen sitzt und... Okay, das ist die Frage, wie viel wert dir die Frau ist? Alles. Alles? Alles. So, dann müsstest du vielleicht in den sauren Apfel beißen. Sie hat die Argumente auf ihrer Seite, du hast es ihr auch genommen. Dann lass sie wirklich, gib ihr den Freiraum mit allen Risiken, die damit verbunden sind. Und das musst du dann halt aushalten, die Vorstellung, dass die beiden kuscheln, wenn sie weg ist. Ja, kannst du mir sagen, wie ich das aushalten kann? Oh Mensch, Markus, ich weiß es nicht. Das ist natürlich die Hölle. Das ist die Hölle. Ja, es ist die Hölle. Aber du hast es deiner Frau auch angetan, ohne dass sie es wusste, aber du hast es ja angetan. Ja, ich glaube, du stehst nicht sauber da. Wenn du sauber dastehen könntest, könntest du jetzt auftrumpfen und sagen, Mädchen, pass mal auf, so nicht. Klar, aber also du stehst klein mit Hut da. Ich habe gesagt, der Schock wäre für mich wesentlich kleiner, wenn du es jetzt machen würdest und ich würde es nicht mitbekommen und du würdest zwei Tage später würd's kommen und würdest sagen... Okay, würde, ist aber nicht. Ja. Mhm. Bei all dem muss man ja immer noch bedenken, ihr habt drei Kinder, 6 Jahre, 2 Jahre und ein halbes Jahr. Ja. Da muss sich ja intensiv gekümmert werden. Ja. Das heißt, euer Familienverband darf ja auch jetzt im Moment nicht so für die Kinder kaputt gehen. Nee. Das ist ja ein schwieriges Ding, was ihr da fahren müsst. Ja. Also allein in Anbetracht der Tatsache, dass ihr auch die Verantwortung für die Kinder tragt, dass das aufrechterhalten wird, das Familiengefühl, musst du da mal durch, finde ich. Ja. Musst du durch, lenk dich ab. Mit irgendwas. Ja. Irgendwas. Ich weiß nicht was, aber lenk dich ab. Das heißt, wenn sie weg sind, Ablenkung. Ja, irgendwas. Ja. Zieh dir ein Porno rein oder was weiß ich. Mach irgendwas Krasses, weiß ich nicht. Irgendwas. Aber. Kumpel einladen und einen saufen. Ja, irgend sowas. Ja. Da musst du dir nur überlegen, wie lange du ihr diesen Freiraum gewährst. Ja, also sie hat jetzt von 2 oder 3 Mal gesprochen. Ja, das ist ja nicht viel. Nee. Hm. Nee. Wenn das nur 2 oder 3 Mal ist, dann ist es doch okay. Ich dachte jetzt, wir reden von einem halben Jahr. Oder so. Sie möchte es probieren. Sie möchte diese sexuelle Erfahrung mit einer Frau ausprobieren. Okay, Markus, dann reden wir nicht weiter. Das lässt du mal laufen und dann sieht man weiter. Okay. Da muss jetzt wirklich dann durch, das ist auch egal. Dann versuche ich das mal. Viel Glück wünsche ich euch. Ja, danke dir. Gerne. Tschüss, Markus. Tschüss. 0800 220 5050. Sarah ist hier und die Sarah ist 27. Guten Morgen, Sarah. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Sarah. Hi, guten Morgen, Domian. Um was geht's bei dir? Also, ich wollte dir erzählen, dass meine Freundin und ich einen Plan für unsere Zukunft haben. Ein Plan für die Zukunft? Ja, genau. Und das ist immer gut. Ja, gell? Ja, weil unsere große Sorge ist nämlich, dass wir keinen Mann mehr abkriegen in unserem Leben. Ach, ihr armen Süßen. Ja, ihr auf jeden Fall. Wie alt ist deine Freundin? Auch so alt wie du? 27? Ja, 29 ist 29. Ja, es ist schon ein hohes Alter, da muss man aufpassen. Ja, auf jeden Fall. Ja, also natürlich. Ja, und vor allem, wenn man halt irgendwie, also wenn sich ja jetzt nichts ergibt. Und auf jeden Fall, wir lieben beide Irland. Ja. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir halt eine Büffelmozzarella-Farm in Irland gründen. Gibt's da Büffel? Ja, das ist die große Frage. Also als meine Freundin und ich so drüber gesprochen haben, sind wir drauf gekommen, dass wir die wahrscheinlich halt irgendwie rüberschiffen müssen. Und die große Befürchtung meiner Freundin war halt, dass die dann irgendwie auf See seekrank werden und dann vor lauter Schreck erstmal 5 Jahre keine Milch geben. Das wäre äußerst ungünstig. Wir führen gerade ein Spaßgespräch, ne? Das ist ja nicht ernst. Nee, das ist unser voller Ernst. Also, was hat eine Büffelfarm mit Männern zu tun? Ach so, ja, das Ding war halt, dass wir uns überlegt haben, also wir mögen halt beide Irland und also ich studiere halt Landwirtschaft und ich habe halt eh so eine gewisse Liebe. Ach so, du studierst Landwirtschaft, das ist ja interessant. Ja, genau. Ja. Ja. Und ich habe halt so eine gewisse Liebe und Affinität zur Landwirtschaft und sie halt irgendwie auch. Und also ich kenne Irland nicht, aber mein Klischeewissen von Irland ist, da gibt es viele Schafe. Ja, Stimmt das? Ja, das stimmt, ja. So, dann könntet ihr nach Irland fahren mit ein bisschen Geld in der Tasche und kauft euch ein paar Schafe und macht eine Schafzucht auf. Ja, also Schafe sind auch total toll. Also Schafe sind eigentlich meine große Liebe, weil ich war auf einer Schaffarm in Island mal eine Zeit lang. Ah, wie interessant. Und das fand ich halt, ja. Und das fand ich auch total toll. Aber das Ding ist halt, also ja, Schafe wollen wir halt auch haben. Aber ich weiß nicht, ich glaube, die Idee mit dem Büffelmozzarella, die war von meiner Freundin. Und ich glaube, das ist halt ihre große Leidenschaft. Ja. Käse herstellen oder so. Aber nochmal, was hat das mit Männern zu tun? Wie kriegt ihr mit Büffelmozzarella einen Mann? Nee, also guck, die Sache ist, ja, ach so, wie wir einen Mann kriegen. Also das Ding ist halt, dass wir uns halt irgendwann mal überlegt haben, mein Traummann wäre ja ein irischer Farmer irgendwie so. Und das sagte sie dann halt irgendwann auch. Ja. Und dann haben wir halt irgendwie gelacht, und dann könnten wir da irgendwie auf den Hof ziehen und halt irgendwie Büffelmozzarella herstellen. Und das liegt halt alles sehr nah beieinander. Nur bisher haben wir halt eben keinen irischen Farmer gefunden. Was für ein absurdes Gespräch wir führen. Nein, das ist... Oh Mann, findest du das? Also ich finde, du hast da schon absurdere Gespräche geführt. Ja, aber es ist doch völlig absurd. Ihr seid zwei Mädels, eine studiert Landwirtschaft, okay, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ihr habt überhaupt keine Ahnung von wie Büffelmozzarella hergestellt wird. Nee. Ihr habt habt ihr Geld? Nee, wir sparen jetzt. Ja. Wir sparen jetzt und also die irische, das Ding ist ja, dass halt in Irland ist ja alles recht teuer und so, aber die irische Wirtschaft geht ja gerade grandios den Bach runter, ja. Und da haben wir halt die Hoffnung, dass dann halt die Grundstückspreise halt stark sinken und die Landwirtschaft ist ja auch allgemein in Europa nicht mehr so attraktiv und dass wir dann halt gute Chancen drauf haben, irgendwie vielleicht auch erstmal einen Hof pachten oder so, aber den dann halt irgendwann mal auch kaufen. Ja, so könnte man es vielleicht langsam angehen. Dafür sollte man aber viel in Irland sein, um sich mal ein bisschen umzuschauen und die Lage zu peilen, sich auch die ganzen juristischen Sachen mal reinzuziehen, wie das geht, wenn man da kauft und wenn man da selbstständig wird. Da gibt's ja tausend bürokratische Dinge zu überlegen, wenn man im Ausland, egal wo, sich selbstständig machen will. Das ist ja ein kompliziertes Ding. Also ich glaube nicht mehr, dass es so kompliziert ist, wie es halt früher mal war. Aber ich meine, heute durch die EU und so ist das, glaube ich, alles recht unspektakulär für EU-Bürger. Du weißt ja gar nicht, wie man Büffelmozzarella herstellt. Nee, aber darum kümmert sich meine Freundin, weil die lernt nämlich gerade, also die setzt sich gerade mit Käseherstellung auseinander und die meinte neulich eh schon, das ist alles gar kein Problem, da brauchen wir einfach ein bisschen Larv und dann machen wir das. Und aber es wäre viel geschickter, wenn ihr beiden Mädels euch aufbrezeln würdet. Ne, und nach Irland fahrt und und den netten Bauernjungs da, die in den Kopf verdreht und ihr heiratet dann in einen Hof ein und dann kann man mal gucken. Ja, das war die ursprüngliche Idee ist ja eh, oder das ist unsere große Hoffnung, weil wir halt eben auch Männer auf dem Hof brauchen, dass eine von uns beiden heiratet und das ist dann auf jeden Fall, also die andere muss halt mit. Also das ist schon von vornherein irgendwie so abgemacht. Also da muss der Typ halt damit leben können. Und also das Ding war, das hatte ich auch irgendwie vorhin mal irgendwie deinen Mitarbeitern erzählt. Und zwar, ich weiß nicht, du kennst dich nicht aus in Irland. Nein, oder? Überhaupt nicht. Nein, leider okay, nicht. Okay, gut. Es gibt so ein kleines Dörfchen, so ein kleines verschlafenes Nestchen, das heißt Lusdorvana. Hä? Und da findet jedes Jahr im September das Matchmaking Festival statt. Das war's denn, Festival? Matchmaking Festival. Aha. Also der Matchmaker, das ist halt so ein Typ, da gibt's halt die Geschichte ist halt die, dass irgendwie früher in der Erntezeit sind halt die Leute alle nach Lusdorvana gefahren und haben halt dort ihre Waren dann halt irgendwie gebracht. Ja. Und daraus entstand es halt, dass dann halt sich die ganzen jungen Mägde und die ganzen jungen Knechte und Bäuerinnen und Bauern halt irgendwie getroffen haben und dass es dann so ein Heiratsmarkt geworden ist. Ja, da solltet ihr hin. Ja genau, da wollten wir dieses Jahr hin, aber es hat leider nicht geklappt, also schon seit 2 Jahren. Wir hoffen jetzt halt aufs Beste, dass es halt nächstes Jahr klappt. Genau, studiert ihr da erstmal fertig. Das dauert noch eine Weile. Genau, spart ein bisschen Geld. Geld werden sie auf jeden Fall brauchen. Ja. Nächstes Jahr geht ihr erstmal auf den Heiratsmarkt. Mhm. Und je nachdem, was dann passiert, unterhalten wir uns dann in 1 oder 2 Jahren nochmal. Und ich fall hier vom Stuhl, wenn du sagst, ich bin die Sarah und vor 2 Jahren haben wir darüber gesprochen. Ich habe jetzt eine Farm in Irland und wir machen Büffelmozzarella und wir wissen jetzt auch, wie der hergestellt wird. Bin ich platt? Komm ich zu euch und mach da meine Ferien? Ja, ja. Ernsthaft? Ja, ja, cool. Ja, super. Absolut. Ich will wir wollen ja auch ein Gasthaus haben. Genau, ich bin dabei. Und Kunsttherapie. Also ja, cool. Ja, dann laden wir dich gerne dazu ein. So, Sarah, viel Glück und Grüße an die Freundin. Ja, danke schön. Tschüss. Schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. Ja, darüber musste auch mal gesprochen werden. 0800 220 50 50. Hier ist Dominik und er ist 24. Guten Morgen. Hallo Dominik. Ja, hallo. Hallo. Um was geht's bei dir, Dominik? Bei mir geht's darum, dass mit meiner Ex-Freundin eventuell eine Aussprache stattfindet. Eine was? Eine Aussprache. Mit deiner Ex-Freundin? Genau. Wie lange wart ihr damals zusammen? Knapp 5 Monate. Ist ja nicht lange. Nee. Und wie lange seid ihr jetzt schon getrennt? 1,5 Jahre. Und jetzt will sie eine Aussprache? Also wir hatten jetzt eigentlich nicht wirklich Kontakt und so, haben uns zwar ab und zu getroffen und gesehen. Mhm. Und jetzt sieht es aber so aus, dass sie jetzt ein bisschen auf mich zukommt. Und ja, das ist auch wieder über, also ich wieder jetzt irgendwie so eine Chance, dass ich jetzt irgendwie nach 1,5 Jahren die Möglichkeit bekomme, ja, gewisse Dinge klarzustellen und so weiter, mich bei ihr zu entschuldigen und so diese Dinge. So richtig kapiere ich das nicht. Du kriegst irgendwie Signale, dass sie sich mit dir unterhalten möchte? Von anderen Leuten oder wie? Nee, also es ist so, ja, dass sie jetzt auch wieder ein bisschen auf mich zukommt. Wie kommt sie auf dich zu? Ja, wir sehen uns regelmäßig. Ach so, ihr seht euch sogar schon. So im, ja, im Sportstudio ab und zu, im Fitnesscenter. Ja. Und da ist es so, dass ja, dass sie jetzt wieder auch von sich aus ein bisschen mit mir redet und so. Und was hoffst du sagen zu können, ihr sagen zu können? Ja, halt einfach, dass ja, dass ich eingesehen habe, was für Fehler ich gemacht habe, dass ich sie auf jeden Fall sehr liebe. Du hast, hat sie dich damals verlassen? Ja. Und warum hat sie dich verlassen? Gut, also ich nehme an, ja, weil ich habe sie auch nicht wirklich gut behandelt und so. Und, was hast du gemacht? Ja, ich war einfach nicht wirklich für sie da, in manchen Situationen. Okay, ja. Aber sowas richtig Schlimmes hast du nicht gemacht? Gut, also meiner Meinung nach schon, habe mich nicht wirklich gut um sie gekümmert. Also ich bin jetzt nicht fremdgegangen oder habe sie jetzt auch nicht geschlagen oder sowas, das nicht. Du hast es einfach so schleifen lassen und vernachlässigen. Genau, ja, genau. Ja. Okay, aber letztendlich findest du die Frau nach wie vor gut? Ja, auf jeden Fall. Sie ist meine absolute Traumfrau, auf jeden Fall. Wie oft hast du sie jetzt in der neuesten und jüngsten Zeit schon da in dem Sportstudio zum Beispiel gesehen? Ja, also so hin und wieder mal 3-4 Wochen nicht, dann mal wieder längere Zeit nicht, dann auch mal wieder ja 2-3 Wochen hintereinander. Ja. Und du möchtest jetzt einen Anlauf machen und dich mit ihr mal treffen, oder wie verstehe ich das? Genau, ja, genau. Oder ja, mit ihr reden und... Ja, dann mach es doch. Dann mach es doch. Einfach Klartext sprechen. Ja, das ist doch, wo ist das Problem? Gut, das Problem ist halt irgendwo, ja, ich habe immer, ja, habe immer irgendwo den starken Mann halt bei ihr markiert und ja, habe mich halt immer ganz toll dargestellt und so weiter und auch nie großartig überlegt, was ich sag und ja, habe halt immer so ein bisschen den Macho aushängen lassen und ja, mittlerweile, wo ich mich jetzt wirklich geändert habe in der Zeit und wo mir bewusst geworden ist, wie wichtig sie mir ist. Ja, okay, aber genau das kannst du ja doch sagen. Jetzt ist es halt so, wenn sie mir jetzt gegenübersteht und da fühle ich mich jetzt irgendwie ganz klein und ich habe auch Angst, dass ja, dass mir irgendwie die Worte fehlen oder dass ich gar nicht weiß, ja, wie ich ihr überhaupt zeigen soll, dass ich mich geändert habe oder... Verstehe. Naja, zuerst mal musste man ein Treffen arrangieren, dass ihr mal vielleicht einen Kaffee trinkt nach dem Sportstudio oder euch mal so trefft. Ne? Das finde ich schon mal wichtig, dass er mal in Ruhe irgendwo sitzt. Ja, weil ich habe halt so ein bisschen Angst, wenn ich sie um ein Treffen bete oder irgendwas, dass sie vielleicht, also obwohl das überhaupt nicht meine Absicht ist, dass sie vielleicht so ein bisschen denkt, dass ich dann irgendwo nur auf Sex aus wäre oder irgendwas. Mhm. Naja, du kannst ja sagen, du kannst ja mal ein Treffen vorschlagen, weil du ihr was sagen möchtest. Und wenn die interessiert ist, dann wird sie schon so reagieren, dass sie sagt, okay, treffen wir uns mal. Kann ja auch wirklich direkt nach dem Sport sein. Ihr müsst es ja nicht groß zelebrieren, irgendwann abends, sondern direkt nach dem Sport, kommen wir gehen mal hier mal in einen Café und trinken was. So, und dann sagst du dir das genauso, wie du mir das auch gerade gesagt hast. Kannst du es sogar sagen, nicht, dass du denkst, ich bin jetzt hier auf den schnellen Sex aus, sondern mir liegt da wirklich was dran. Ich habe mich verändert, es tut mir leid, was ich damals gemacht habe. Und wird einfach nochmal versuchen, den Gesprächsfaden anzuknüpfen von damals. Ja, weil ich weiß es jetzt nicht, ob das jetzt so richtig ist, wenn ich jetzt direkt einfach so frei raus sage, wie sehr ich sie liebe oder so, oder ob das jetzt nach der Zeit irgendwo ob ich sie da ein bisschen überrumpelt. Ja, du musst ja nicht gleich mit der mega Liebeserklärung ankommen. Aber es macht ja schon mal großen Eindruck, wenn du sagst, dass dir das leid tut, wie du dich damals verhalten hast. Da gibt es sicher eine ganze Menge Beispiele, über die ihr dann reden könnt, an die sie sich auch gut erinnert, dann merkst du ja, wie sie reagiert. Und dann wird sie schon merken, ohne dass du das groß ausdrückst, dass da ein Interesse deinerseits ist. Ich würde nicht mit einer Liebeserklärung da gleich ankommen. Langsam, aber einfach mal nett reden miteinander. Ein bisschen sich entschuldigen und das erklären, wie es damals war und so weiter. Weil ich habe halt auf der anderen Seite gedacht, ja, ob es vielleicht einfach besser wäre, jetzt direkt zu sagen, was Sache ist von meiner Seite aus und dass ich auch ganz klar ihr zu verstehen gebe, dass ich auf jeden Fall eine Beziehung mit ihr will. würde ich auch gleich nicht am ersten Tag sagen, beim ersten Gespräch. Das ist wirklich, da kommst du mit der, fällst du mit der Tür ins Haus. Taste dich doch mal einfach ein bisschen vor. Was meinst du, wie sympathisch das kommt, wenn du ihr sagst, das tut mir leid, was damals gelaufen ist, ich habe mich also verändert, sehe mich heute kritischer und fände es ganz schön, wenn wir wieder ein bisschen mehr in Kontakt kämen. Einfach mal so langsam vortasten. Nicht gleich mit Beziehungen, nicht, dass du ihr sagst, du wirst sie heiraten und 5 Kinder von ihr haben. Verstehst du? Einfach, dass du ein bisschen vorsichtig rangehst, aber dich dann schon jetzt demnächst mit ihr verabredest. So würde ich das machen. Ja, weil es ist halt auch so, muss ich dazu sagen, am Anfang, wo wir uns kennengelernt haben, da, ja, ich will nicht sagen, ich habe mich verstellt, aber ich war halt schon, ja, sie hat mich irgendwo, denke ich, als anderen Mann gesehen, wie ich dann wirklich war. Also sie hat irgendwie Dominik, dann sei jetzt mal ganz normal so, wie du bist, offensichtlich so, wie du jetzt auch mit mir redest. Und sag ihr das so ganz normal. Was meinst du, was du Pluspunkte sammelst? Macht ihr das halt irgendwo Angst, dass sie denkt, dass es dann möglicherweise am Anfang wieder gut laufen würde oder dass ich jetzt der Risiko musst du eingehen. Nett und freundlich zu ihr bin und dass sie einfach denkt, ja, verstehe ich. Aber was ist die Alternative? Dann muss es sein lassen. Es kommt darauf an, wie du dich jetzt verhältst am Anfang. Ob sie dir nochmal eine Chance gibt oder nicht. Aber du musst jetzt erstmal einen Schritt nach vorne gehen. Was dann alles passieren könnte oder dass das alles wieder in die Hose gehen könnte, ist immer so bei der Liebe. Ja. Also du musst dich jetzt mit dir treffen, Dominik. Das machen wir jetzt aus, okay? Okay, weil es ist halt so, dass, also für mich ist das jetzt, oder war das jetzt die ganze Zeit über klar, dass sie wirklich die einzige Frau ist für mich. Ja, super, super. Also gehst jetzt vorsichtig an und ich bin sicher, dass die Ernsthaftigkeit deiner Gefühle jetzt dann auch so spürt, wenn du dich 1,5 Jahre damit rumgeschlagen hast innerlich. Ich wünsche dir viel Glück, lieber Dominik. Gut, danke schön. Gerne, okay, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, nochmal unser Hinweis auf morgen. Das Thema morgen heißt Tiere. Und ich möchte gerne mit euch richtig rundherum über das Thema Tiere sprechen. Was ist euch mit einem Tier schon passiert? Vielleicht etwas sehr Schlimmes. Vielleicht hat ein Tier euch krank gemacht. Vielleicht seid ihr von einer Schlange gebissen worden, einer Giftschlange oder von einem Skorpion. Vielleicht seid ihr von einem Hund schwer verletzt worden oder ein Kind von euch ist von einem Hund verletzt worden. Vielleicht aber hat ein Tier auch euer Leben gerettet. Vielleicht ist ein Tier auch euer absoluter Lebensinhalt und ihr sagt, ohne die Menschen haben mich verlassen, aber mein Hund oder meine Katze ist mein Ein und Alles. Oder vielleicht sind euch Tiere auch schon mal zur Plage geworden, dass ihr Kakerlaken eingeschleppt habt, vielleicht von einem Urlaub und eure ganze Wohnung war voll Kakerlaken oder anderem Getier, irgendwelchen unangenehmen Dingen. Tiere, das ist unser Thema morgen. Ab 0 Uhr anrufen, gerne, oder mailen, domian@wlr.de oder natürlich auch während der Sendung, morgen zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. So, herzlich willkommen, Sophie, 21, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Sophie. Weswegen rufst du mich an? Ich rufe an, weil meine leibliche Mutter mich gerade besucht. Ich bin bei ihr nicht aufgewachsen, ich bin mit 6 Jahren zu Pflegeeltern gekommen. Mhm. Und wir hatten immer sehr spärlichen Kontakt und jetzt ist sie seit Montag bei mir. Und also seit gestern. Und vorgestern und kam halt total betrunken an und ist jetzt die ganze Zeit über betrunken und ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll, wie ich mit der Situation umgehen soll. Ich hatte sie ja schon seit ich 6 Jahre bin, nicht mehr so lange am Stück. Ja. Und ich weiß einfach nicht, was ich jetzt machen soll. Sie wohnt bei dir? Nein, ja, sie ist jetzt in den 5 Tagen bei mir. Ich habe sie eingeladen. Ich wusste auch schon sehr lange von dem Alkoholproblem, aber ich habe ihr geglaubt, dass sie trocken ist. Mhm. Ja. Und sie liegt jetzt besoffen im Bett? Ja. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Die ist im Sessel eingeschlafen. Also ich rede jetzt auch so leise, weil ich möchte nicht, dass sie hört. Und sie ist im Sessel eingeschlafen und hat unter sich gemacht und ist dann irgendwann total verwirrt ins Bett drüber getorkelt und ist da eingeschlafen. Hast du denn in den letzten Tagen mit ihr mal im nüchternen Zustand über ihre Situation gesprochen? Ich habe sie vorhin darauf angesprochen, als sie schon angefangen hat, so ein bisschen zu lallen. Ja. Und dann hat sie total entsetzt reagiert und hat das abgestritten und hat sich so ausgedrückt, dass sie quasi von mir enttäuscht ist, dass ich so von ihr denke. Okay, und daraufhin habe ich dann in ihre Tasche gesucht und habe dann Alkohol gefunden. Mhm. Ja. Wie war das denn die letzten Tage? Sie kam am Montag schon angesäuselt an. Ja. Da war sie späten Nachmittag da. Dann hat sie sich auch sehr früh schlafen gelegt. Heute den Tag, also Dienstag den Tag über ging's bis Nachmittag. Und da hat sie dann wieder angefangen. Da hat sie sich dann kurz auf die Toilette verzogen mit ihrem Rucksack. Mhm. Und dann kam sie zurück. Und dann 10 Minuten daraufhin hat es dann angefangen, seltsam zu werden. Und da habe ich sie dann auch relativ schnell darauf angesprochen. Und dann kam es zu einem totalen großen Streit. Und dann hat sie sich nochmal zurückgezogen. Und seitdem war sie dann auch nicht mehr wirklich ansprechbar. Also ja, es ist jetzt, soweit wie ich das beurteilen kann, kein Zustand, wo ich jetzt Notarzt rufen müsste, aber ich weiß absolut nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll, wie ich bis Freitag damit umgehen soll, ob ich sie zurückschicken soll oder... Wie lange wollte sie denn bei dir bleiben? Bis Freitag. Bis Freitag. Ja, und ich weiß nicht, ob ich sie damit konfrontieren soll, dass ich den Alkohol gefunden habe. Ja, finde ich schon. Und dich entsetzt das ja total. Ich bin auch total am Zittern. Mhm. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es entsetzt dich, es überfordert dich und es ist eigentlich völlig krass, dass sie dich in eine solche Situation hineinzieht. Ja, dass sie auch so respektlos ist. Mhm, finde ich und auch. Und bei mir trinkt. Mhm. Und dann noch unter sich macht bei dir. Ja. Ja. Ich würde sie morgen damit konfrontieren. Ich würde sie auch bitten, morgen zu gehen. Ich kann sie nicht wegschicken. Das sind 1000 Kilometer und sie hat kein Geld. Sie hat eine Fahrkarte gekauft für Freitag, die ist schon bezahlt. Mhm. Und die wurde auch vom vom Amt bezahlt, so, von die für sie zuständig sind. So. Die ist ja seit langer Zeit schon in einer Einrichtung, in einem Heim. Ach so, was und das wurde für sie bezahlt. Was für ein Heim ist das? Ein Alkoholikerheim, ne? Ach so, es ist ein Alkoholikerheim, in dem sie lebt. Ja, ach, aber so. Ich habe seit langem geglaubt, dass sie trocken ist. Wie lange lebt sie denn in diesem Heim schon? 1,5 Jahre oder so. Dann ist das Ganze ja eine Katastrophe. Ja, weil wenn ich jetzt auch irgendwas mache, wenn ich sie zum Arzt schicke oder so, ich weiß ja nicht, was die dann machen. Ich habe ja keinen Kontakt zu denen. Mhm. Wie gesagt, der Kontakt zu ihr war auch spärlich, einfach auch aus dem Grund, weil ich mich selber schützen will. Mhm. Ich muss mich ja nicht immer damit auseinandersetzen, weil mich das Thema auch runterzieht natürlich, ne? Absolut, verstehe ich. Würde mich auch runterziehen. Ich wundere mich, dass sie so lange in diesem Alkoholikerheim ist. Das heißt, die Therapie ist langwierig und schwierig bei ihr. Ja, das ist ja auch der Grund, warum ich mit 6 Jahren zu Pflegeeltern gekommen bin. Das ist ja, ich meine, ich bin jetzt 21. Das ist ein Lebensproblem deiner Mutter. Jahrzehnte, ja. Der Alkohol. Mhm. Ja. So, jetzt hat sie eine Fahrkarte für Freitag. Du bringst es nicht übers Herz, sie früher wegzuschicken, weil es gar nicht geht. Sie hat kein Geld und ja, nichts. Ja, ich auch nicht. Du auch nicht. Mhm. Nee. Das heißt, morgen ist schon Mittwoch. Ja. September. Und ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt mit die nächsten Tage überstehen soll. Mhm. Wie ich damit umgehen soll. Ich will ihr nicht wehtun. Sie fängt schnell an zu weinen. Sie fühlt sich sehr schnell angegriffen. Ich möchte natürlich nicht weinen sehen. Was möchtest du nicht? Ich möchte sie nicht weinen sehen. Ja, aber das wird nicht ausbleiben, Sophie. Wenn du sie, was ich zu Recht finde, wenn sie morgen ihren Rausch ausgeschlafen hat, wenn du sie damit konfrontierst, mit deinem Entsetzen, so wie du es mir gerade auch gesagt hast, wenn sie dann weint sie halt, das ist dann so. Ich habe sie ja heute auch schon damit konfrontiert. Ja, gut, aber trotzdem hat sie mir ins Gesicht gelogen und gesagt und geschworen, dass sie nichts getrunken hat. Ja, aber da war sie ja schon besoffen. Ja. Interessant ist das ja, wenn sie morgen nüchtern ist, wenn sie wach ist, wie sie dann reagiert und was dann, wenn ihr in einem nüchternen Zustand miteinander reden könnt. Ja, ich habe Angst davor, dass sie ausrastet oder so. Na, vielleicht würde sie eher ausrasten, wenn sie besoffen ist, ich weiß es nicht, als der nüchtern, dass sie völlig beschämt ist und verzweifelt vielleicht auch ist. Aber das ist natürlich auch für dich eine ganz traurige Situation. Deine Mutter, mit der du eher ein schwieriges Verhältnis hast, so fertig zu erleben und so kaputt zu erleben letztendlich. Ja, ich habe ihr gesagt, dass ich sie bedingungslos liebe, auch wenn sie bei mir trinkt. Sie muss mir nur die Wahrheit sagen. Und selbst dann hat sie noch gesagt, nein, ich habe nichts getrunken. Mhm. Und ich habe dann das Glas gefunden, das war ein Einwegglas, also wo man quasi Marmelade reinmacht. Mhm. Ich habe dran gerochen, ich war fast umgekippt. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent das hatte. Ach, da hatte sie Schnaps oder irgendwas reingetan? Mhm, ja. Zur Tarnung in ein Einwegglas? Ja. Sophie, meine Sendung geht rum. möchte aber, dass wir dich nochmal anrufen. Vielleicht hat meine Psychologin noch einen Tipp, wie du klug mit deiner Mutter jetzt die nächsten Tage umgehen kannst. Ja. Ist ja nun ein sehr schwieriges Problem. Wir melden uns gleich nochmal bei dir. Danke. Alles Gute, bis gleich. Danke. Tschüss. Tschüss. In der Technik, ihr Lieben, heute Tobias Fritz und morgen heißt unser Thema Tiere. Was habt ihr mir über Tiere, krasse Geschichten, traurige Geschichten, schöne Geschichten zu erzählen? Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen oder während der Sendung. Heino Radio als Live, Heino WDR Fernsehen.